Sogar während der Zeit der Römer waren die Juden in Iberien bedeutend. Sie behaupteten, von einer Aristokratie in Jerusalem abzustammen. Sicher gehörten sie zu den Stämmen Davids und Judas. Als die arianischen Westgoten sich zum Christentum Roms bekannten, übten sie Druck auf die jüdischen Gemeinden aus und in der Zeit von 612 bis 620, während der Herrschaft der Nachfolger von Recaredo, bekehrten sich 90.000 Juden zum Christentum. Bis zum letzten westgotischen König Rodrigo waren die Anordnungen sehr streng gewesen. Wir sahen schon, dass die Mauren viele bekehrte und nicht bekehrte Juden in Spanien vorfanden. Von der Gesetzgebung Alfons des Weisen an, 1252 bis 1282, wurde die Lage für sie schwieriger. Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts gab es etwa 11.000 Bekehrte in den Königreichen von Kastilien und Aragon. Im Jahre 1411 fanden an einem einzigen Tag 4.000 Bekehrungen statt. Man sagt, dies sei das Verdienst des Bruders Vicente Ferrer. In Toledo, Zaragoza, Calatayud und Fraga wurden in wenigen Jahren 35.000 Juden bekehrt. Im Geheimen praktizierten sie aber ihre eigenen Religionsgesetze weiter und taten dies offen, sobald der Druck abnahm. Seit dem 14. Jahrhundert gab es Hunderttausende von Maranen in Spanien. Nur in Galizien und Asturien gab es so gut wie keine, denn noch waren dies Gebiete der Westgoten, der Länder des Zieht. Die Maranen begannen jedoch das Eindringen und den Aufstieg in die höchsten Ebenen, sich der Finanzen bedienend. Es sind die Steuereinnehmer. Im Jahre 1480 erhält der oberste Gerichtshof einen Maranen als Vorsitzenden und die Gerichte selbst standen unter seiner Kontrolle. Die Familie Santangel erreichte eine große Vorzugsstellung. Die katalanische Familie de la Caballera brauchte nicht einmal ihren jüdischen Namen umzuändern. Der Sohn von Alfonso de Caballera heiratete die Enkelin des Königs Fernando de Aragon. Die Adelsfamilie Henriques, zu der die Mutter des Königs Fernando, der Katholische, gehörte, knüpfte Beziehungen zu einer maranischen Familie. Dasselbe taten die Familien Luna, Mendoza, Villa Hermosa und weitere. Don Juan Pacheco, Marquis Villena, Großmeister des Ordens von Santiago, geheimer Herrscher von Kastilien während der Regierungszeit Henriques des Impotenten und Anwärter auf die Hand Isabels, stammte von Seiten beider Elternteile von dem Juden Capon ab. Sein Bruder Pedro Giron war Großmeister des Ordens von Calatrava. Wie man sieht, haben sie sogar hier die strikten Regeln hintergangen, die später, um wahrhaft zu sein, mit aller Gewalt in jenen Orden eingeführt wurden. Zu unserer Zeit hatten wir auch einen Minister Giron de Franco, ein hervorragendes Mitglied jener zweifelhaften Organisation des Opus Dei, behaftet mit allen Charaktereigenschaften eines übertriebenen mystischen Schliffs der Bekehrten, vermischt mit politischen und finanziellen Geschäften und Spekulationen, die für diese maranische Gesellschaft oder für Maranen im Allgemeinen so typisch sind. Mindestens 7 hohe Prälate hatten jüdisches Blut. Pablo de Santa Maria, Bischof von Burgos, war Salomon Levi. Sein Sohn bekleidete später denselben Posten und war einer der spanischen Delegierten bei dem Konzil in Basel, dessen antijüdische Politik er beeinflusst hat. Sein Bruder Gonzalo war Bischof von Sigüenza. Auch Pedro della Caballeria, Mestre Racional am Hofe von Aragon, errang die Gunst der Königin Maria und nahm als ihr Abgesandter an den Vereinigten Königshöfen in Monzon und Alcaniz von 1436 bis 1437 teil. Über 14 Jahre arbeitete er an einem übermäßig antijüdischen Werk, Zelus Christi gegen Juden und Sarazenen. Alle seine Söhne hatten hohe Stellungen inne. Luis war Berater des Königs Juan, Chaim war Vertrauter von Fernando der Katholische. Samuel, der den Namen Pedro angenommen hatte, erlangte eine ausgezeichnete Stellung in der Kirche. Isaac, der sich den Namen Fernando zugelegt hatte, wurde stellvertretender Geschäftsführer der Universität von Saragossa. Ahab, der sich Felipe nannte, wurde einer der Granden des königlichen Hofes. Pedro della Cavalleria nahm an den Verhandlungen über die Ehe von Isabel der Katholischen mit Fernando de Aragon teil. In dem Buch von Pedro werden die jüdischen kriminellen Rituale offenbart. Die maranischen Bekehrten und Prälaten sind die fanatischsten Katholiken und geben dem spanischen Christentum jene Eigenschaft, die ihm bis heute den Spitznamen Schwarze Institution einbrachten. Nicht umsonst war der erste Großinquisitor der jüdische Marane Thomas de Torquemada Kardinal von St. Sixtus. Maranen waren auch der mildtätige Hernando de Talavera, Erzbischof von Granada, und Alonso de Oropesa, Ordensgeneral der Geronimos. Der Jesuitenorden hat alle die Haupteigenschaften der jüdischen Wesensart: Rationalismus, Täuschung, Grausamkeit und Heuchelei. Heute ist er pro-marxistisch im wahrsten Sinne des Wortes. Die maranische Doppelwertigkeit offenbarte sich während der Inquisition, in der sie das taktische Prinzip des Antisemitismus anwandte, geschickt dosiert, um den Zusammenschluss und bessere Ausbreitung des zionistischen Messianismus zu erreichen. Dort, wo es den Antisemitismus in der gewünschten Form nicht gibt, erfinden ihn die Juden selbst, indem sie die düsteren Legenden schaffen, wie im Falle der Krematorien und Himmlers Völkermord. Jedoch erreicht es die Inquisition während ihrer ruhigsten und weisesten Zeiten, auf wissenschaftlichem Wege mittels Gesetzen das anzuordnen, was sich auf die Rassenkunde bezieht. Darin könnte sie sogar für die SS beispielhaft gewesen sein.